ihr Herr ist gut. Allein der Schösser, das ist ein Schwefelsmann, der wie ein Blitz ein Neuschock strafen kann, wenn man den Finger kaum ins kalte